Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Lauter Tabagino wieder. Ich lüge immer mehr ein. Ich schloss soll meine Wahrung sein. Ich schloss soll meine Wahrung sein. Soll meine Wahrung sein. Wir kämen da, dir über alle, ein solches Schloss vor ihrem Mund. Auch wohl spielen können. So ganz gewiss, ja, gewiss.